Dieser Deutsche zieht also jetzt aus. Dann bleibt ja im vierten Stock für einige Zeit nur die Wohnung der Alten bewohnt. Das ist gut. Für alle Fälle, dachte er und klingelte an der Tür der Alten. Die Glocke schlug schwach an, als wäre sie aus Blech und nicht aus Messing. In solchen kleinen Wohnungen findet man fast immer solche Glocken. Er hatte den Ton dieser Glocke vergessen, und jetzt erinnerte ihn dieser eigenartige Klang plötzlich an etwas und gab ihm gleichsam eine klare Vorstellung davon. Er zuckte heftig zusammen, seine Nerven waren jetzt schon gar zu schwach geworden. Kurz darauf öffnete sich die Tür auf einen winzigen Spalt. Die Bewohnerin spähte hindurch, aber mit offenbarem Misstrauen, und man sah von ihr in der Dunkelheit bloß das Glänzen zweier Äuglein. Als sie aber auf dem Flur mehrere Menschen gewahrte, fasste sie sich ein Herz und öffnete die Tür ganz. Der junge Mann trat über die Schwelle in ein dunkles Vorzimmer, von dem durch eine Scheidewand ein Teil abgesondert war für eine kleine Küche. Die Alte stand schweigend vor ihm und blickte ihn fragend an. Es war eine sehr kleine, dürre alte Frau von etwa 60 Jahren, mit stechenden und bösen kleinen Augen, einer kleinen spitzen Nase und ohne Kopfbedeckung. Ihr hellblondes, leicht ergrautes Haar war mit Öl eingefettet. Um den dünnen, langen Hals, der einem Hühnerbein glich, war ein Flanelllappen gewickelt, und über die Schultern hing, trotz der Hitze, ein abgetragenes und gelb gewordenes Pelzjäckchen. Die Alte hüstelte und räusperte sich fortwährend. Wahrscheinlich sah der junge Mann sie mit einem sonderbaren Blick an, denn plötzlich tauchte in ihren Augen wieder das frühere Misstrauen auf. »Ich heiße Raskolnikow, bin Student, war bei Ihnen vor etwa einem Monat«, beeilte sich der junge Mann mit einer leichten Verbeugung zu sagen, sich erinnernd, dass man liebenswürdiger sein musste. »Ich erinnere mich, Väterchen, ich erinnere mich recht gut, dass Sie da waren«, sagte die Alte deutlich, immer noch ohne ihren forschenden Blick von seinem Gesicht abzuwenden. »Ja, also, ich komme wieder in einer ähnlichen Angelegenheit«, fuhr Raskolnikow fort, ein wenig verwirrt und sich über das Misstrauen der Alten wundernd. »Vielleicht ist sie immer so, und ich habe es damals bloß nicht bemerkt«, dachte er mit einer unangenehmen Empfindung. Die Alte schwieg eine Weile, als dächte sie nach, trat dann zur Seite, wies auf die Tür zum Wohnzimmer und sagte, indem sie den Besucher vorbeiließ, »Treten Sie näher, Väterchen.